Hast du noch letzte Worte für dieses Interview? Die korrekte Antwort erfährst du nach dem Pistolenschuss. Bang! Die Knarre in meinem Halfter juckt schon. Gott ist gerade nicht zu Hause, er macht Urlaub in Las Vegas. Also scheiß drauf und hör auf, mich zu verarschen. Und da bin ich auch schon wieder am Start mit einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Und diesmal dabei, um sich meinen Fragen zu stellen, ist Antje von der Aal. Die kennt ihr sicherlich aus einigen Anime wie Fate Zero, Code Geass oder Black Lagoon als Revi, wovon sie uns ja auch schon jetzt eine Kostprobe gegeben hat. Hallo Antje. Hallo, grüß dich Tom. Freut mich sehr, dass du zugesagt hast. Gerne. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir mal wieder durch mit der ersten Frage. Wie bist du überhaupt zum Synchronsprechen gekommen? Also ich bin über das Schauspiel zum Synchronsprechen gekommen. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, war an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und dann habe ich selber auch Filme gedreht und musste mich selbst synchronisieren. Und da dachte ich, wow, das ist toll. Und wurde dann vom Aufnahmeleiter angesprochen, ob ich auch mal Lust hätte, da was zu synchronisieren für die. Bei der Deutschen Synchron war das. Und ja, das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, yeah, das möchte ich gerne machen. Wie alt warst du denn, als du das erste Mal wirklich synchron gesprochen hast? Und was war deine erste Rolle? Du sagst du selbst, ne? Ja, mich selbst habe ich zuerst selber synchronisiert. Ich glaube, das war in dem Film Matrosenliebe oder auch für Bülowbogen. Da musste auch manchmal, wenn wir so Außenaufnahmen hatten, halt was nachsynchronisiert werden. Und ich bin relativ spät eingestiegen, und zwar, als ich mein erstes Kind bekommen habe, mit 28. Und das ist relativ spät, glaube ich, aber gerade noch früh genug, um einen guten Einstieg zu schaffen und auch noch so ein paar Hollywood-Stimmen, weil man spricht ja immer runter, so nennen wir das. Man kann so 10 Jahre jünger sprechen. Also ich konnte dann noch die jungen Frauen sprechen, die hoffnungsvolle Talente in Hollywood sind und so, dass ich noch ein paar Feststimmen bekommen konnte. Und das ist ja eigentlich immer das, worauf es ankommt. Bei so Feststimmen muss man ja auch immer aufpassen. Es könnte ja auch jederzeit sein, dass plötzlich jemand anders Catherine Heigl jetzt als Beispiel spricht, oder? Ja, das stimmt. Also ich spreche sie seit Grey's Anatomy, spreche ich sie fest und bin auch für alle Kinofilme quasi geholt worden. Aber es gab auch 2 oder 3 oder einen Kinofilm oder 2 Kinofilme, wo ich nochmal extra vorsprechen musste, wo dann alle anderen, die sie auch schon mal gesprochen haben, vor meiner Zeit quasi vor Grey's Anatomy auch mit eingeladen wurden, aber zum Glück habe ich sie immer wieder bekommen. Und jetzt hat sie gerade eine neue Serie gemacht, die heißt States of Affairs. Und da war das eben ganz klar, dass ich sie widerspreche. Oder sie hat so einen Film gemacht, ich glaube, da kanntest du den Titel besser als ich. Ich habe den schon wieder My Sweet Home Hell oder My Sweet Hell Home. Home Sweet Hell, den von 2015, ne? Genau. Ja. Und da wurde ich dann auch gleich gefragt. Also ich glaube, ich bin da relativ gesetzt, aber die Gefahr besteht immer. Das ist Berufsrisiko. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sich selbst synchronisiert? Ist das eigentlich komisch oder? Ja, also das ist extrem komisch, weil man sich ja zumeist das erste Mal sieht und dann sehr abgelenkt ist und immer denkt, oh, das hätte ich noch besser machen können oder. Und es kommt oft nicht so natürlich, wie es doch beim Drehen klingt. Also das finde ich sehr schwer. Ja, richtige Rollen sind leichter. Was fällt dir denn für eine Rolle persönlich leicht und was vielleicht sogar eher nicht? Ich glaube, dass ich sehr gut so blonde Frauen sprechen kann, die auch ein bisschen naiv sind und eher so gutmütig und oder auch eine gewisse Tiefe und Ernsthaftigkeit haben, was bei Catherine Heigl jetzt sehr schön war bei Grey's Anatomy. Die hatte ja immer so, die hat dann zum Beispiel mit Leuten, die im Koma lagen, gesprochen oder wurde ja immer so war sehr, sehr empathisch mit ihren Patienten oft und auch sehr hysterisch. Also da konnte ich mich schon sehr wiederfinden, also in diesen beiden Formen. Das ist, glaube ich, was mir ganz gut liegt. Und dann auch so total verrückte Rollen, also durchgeknallte. Dafür wurde ich oft früher geholt. Und erstaunlicherweise also so dann totale Fremdfiguren, die so völlig weg sind, völlig von der Spur. Und erstaunlicherweise, das ist nur nicht so bekannt, aber klappt es auch ganz gut mit Schwarzen. Also da spreche ich dann halt ganz tief, die so ein bisschen daneben sind, so neben der Spur. Also so vor Gericht irgendwelche Aussagen treffen. Also ich könnte da jetzt keine Hauptrollen sprechen über eine ganze Serie oder so, aber so kleinere Rollen, so 40 Takes, so klappen da auch ganz gut. Bei Into the Wild hatte ich mal so eine Barfrau, da konnte Tanja Gehke nicht und haben sie mich geholt und alle sagten, oh, mal sehen, ob das klappt, Antje. War auch so eine fette, total verschlammte Barfrau, die total abgegessen war, super viel geraucht und man hat den Whisky in der Stimme gehört. Klang total gut. Also und das macht mir auch sehr viel Spaß, ja. Und was ich nicht so gern, also was mir eher schwerfällt, sind so taffe Rollen. Ich hatte jetzt zum Beispiel Laura Diamond gesprochen, eine große Serie, montags lief die immer 2015 auf Sat.1 und die war sehr frech, sehr taff und das war eine große Herausforderung für mich. Also die Stimme hat sehr schön gepasst und die hatte auch einen sehr schönen Humor, der so meiner war. Ich mag auch, also natürlich immer, ich spreche auch super gerne Sitcoms, weil ich gerne lache und mich das immer erheitert und die so menschlichen Schwächen dann, finde ich, auf so eine humorvolle Art und Weise auf die Schippe genommen werden. Das gefällt mir ganz gut, aber das, da habe ich echt gekämpft. Also mit dieser wirklichen Toughheit, mit dieser Frechheit, so eine Detektivin so zu sprechen, das fand ich sehr schwer, so eine Businessfrau. Das musste ich mir erarbeiten, sagen wir so, ja. Wenn man dich so von Catherine Heigl sprechen hört, scheint dir diese Schauspielerin ja wirklich gerne zu liegen, spricht sie sehr gerne. Das hast du gut erkannt. Also ich glaube, dass, also zumindest das, was sie in Grey's Anatomy gemacht hat und jetzt auch wieder in States of Affairs, das ist natürlich auch eine große Rolle, jetzt sind, glaube ich, 20 Folgen oder 13 oder so, das liegt mir sehr. Also es kommt wirklich, da sieht man auch immer, also ich lasse mir das dann auch manchmal vorspielen, weil ich unsicher bin, wie, ob ich sie richtig erfasst habe und so, es gibt so wichtige Szenen, da möchte ich das gerne nochmal hören. Und dann wundere ich mich immer, dass die Stimme wirklich sehr gut aus dem Körper rauskommt und manche, die mich jetzt besser kennen, die sagen dann auch, seid euch aber auch ähnlich in manchen Dingen, ja, also so wie ich auf Dinge reagiere und sie eben in ihren Filmen, die Rollen, die sie verkörpert, ja. Hast du sie denn schon mal getroffen oder würdest du sie mal gerne treffen? Oder wäre das auch irgendwie komisch? Auch wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich sie auch gerne treffen. Wobei ich das Gefühl habe, wenn sie sich dafür interessiert, ich meine, es ist ein Superstar auch in Amerika. Aber ich glaube, also ich glaube, dass ich sie ja so sehr gut kenne, einfach dadurch, dass ich ja sie dann in jeder Szene beobachte und in fast allen Lebenslagen schon gesehen habe. Also ich würde das gerne machen, wenn sie sich auch dafür interessiert. Aber ich wäre jetzt nicht scharf drauf oder so. Also es ist kein Muss, es ist kein Traum oder so, sage ich mal so. Was ist denn für dich so der größte Unterschied, wenn man einen Film spricht oder eine Serienrolle? Na, also bei Serienrollen, da kann man einfach, so ist es eigentlich wichtig, so nach meinem neuesten Stand der Erkenntnisse, ich lerne ja auch immer was dazu, weil der Beruf, glaube ich, sehr vielfältig ist, das reizt mich auch sehr, aber bei Serien kann man auch einfach mal so drauf losplappern. Also eigentlich am besten so natürlich wie möglich und wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und bei Filmen ist es auch wichtig. Ich finde, synchron ist schon wichtig, dass man das sehr natürlich ist und sehr nah am Original. Aber da sind ja die Dialoge oft verknappter, also nicht so aus dem Leben gegriffen. Also da muss man sich viel mehr noch konzentrieren, viel mehr noch in den O-Ton hören und hören, was meint der Schauspieler eigentlich. Es ist oft dann auch nicht so schnell gedreht, sondern da ist wirklich ein Gedanke dahinter oder so. Also das, die Anspannung, wenn man einen Film macht, auch die Freude ist, es ist ganz anders. Also Serie ist Tagesgeschäft, ich liebe das sehr, weil man ja auch mit den gleichen Kollegen, mit dem gleichen Cutter, mit dem gleichen Regisseur und Tonmeister zusammen ist, über Wochen manchmal. Das ist schön als Freischaffender, aber so ein Film ist was ganz Besonderes. Also es ist anstrengender und auch meistens schöner, wenn es ein guter Film ist, ja. Noch, weil die Aufgabe ein bisschen fordernder ist für mich jetzt als Schauspielerin. Ich spiele das ja meistens nach. Ja, so würde ich das sagen. Wenn wir jetzt mal einen aktuellen Film als Beispiel nehmen, jetzt sagen wir mal Home Sweet Hell. Mhm. Wie sehr stehst du da denn dann eigentlich auch in Kontakt, sagen wir mal, mit der anderen Hauptrolle, also mit dem Sprecher von Patrick Wilson? Beziehungsweise also, hörst du den dann vielleicht schon bei den Aufnahmen oder musst du es komplett vom Englischen abnehmen? Ja, also früher war das sehr oft, gerade bei Kinofilmen, dass man schon die ersten zwei Tage oder manchmal auch die ganzen Tage zusammen dann gebucht war. Und heute ist es gar nicht mehr so. Also wir treffen uns überhaupt nicht mehr. Ich habe den Sprecher nicht getroffen davon. Wie siehst du denn so den Stand und die Entwicklung der ganzen deutschen Branche im Synchron? Oder kann ich mir jetzt, glaube ich, nicht so ein Urteil erlauben, ehrlich gesagt. Also ich spreche sehr viel, bin sehr gut beschäftigt, aber und ich glaube, dass wir das in Deutschland auf einem sehr hohen Niveau machen und dass die Qualität auch sehr gut sein kann. Also es gibt echt, wer da viel spricht, ist ein Profi. Also es gibt keine Dilettanten oder so, wenig Leute für die besseren Sachen. Also gibt es keine schlechten Kollegen oder so, aber ich kann mir jetzt über den. Es gibt sehr viel zu tun im Moment durch Netflix und so und durch die ganzen privaten Sender, die immer dazukommen. Aber jetzt wirklich was über die Qualität oder so kann ich mir nicht erlauben, im Allgemeinen was zu sagen. Spürst du denn Unterschiede bei manchen Aufnahmen oder Skripten oder Ja, natürlich, das gibt. Regisseuren? Natürlich, es gibt ganz große Unterschiede. Es gibt ja auch verschiedene Genres so innerhalb des Synchrons. Also es gibt meinetwegen ganz hochkarätige Serien, und dann gibt es so Mittelklasse-Serien oder auch mal, weiß ich nicht, eine Sitcom, die jetzt, Disney Channel oder so für Kinder, die man auch mal so wegsprechen kann. Also es gibt schon Unterschiede. Und merkwürdigerweise ist es aber so, nicht immer, wenn man sich besonders viel Mühe gibt und 100.000 Aufnahmen macht, wird es besonders gut. Um jetzt nochmal auf Revi zurückzukommen, das habe ich eigentlich so nebenbei gemacht, sagen wir mal so. Ich kannte mich bis dato mit Animes nicht viel aus und konnte auch erst mit der Rolle gar nicht so viel anfangen. Und was ich aber dann gehört habe, ich habe mir jetzt mal durch Zufall. Mein Freund von mir das hatte und dann sagte er, wow, das sprichst du und so weiter. Auch mein Stück davon angehört, das ist echt schön geworden. Also, und das habe ich eigentlich so nebenbei gemacht. Allerdings gab es die Regisseurin Ulrike Lau, die eben, die kommt von der Musik. Also ich schätze oft auch Regisseure, die von der Musik kommen, weil die so ein super gutes Ohr haben für wahrhaftige Töne auch. Und die hat dann sozusagen auf mich geachtet, aber ich habe das einfach runtergeplappert, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ja. Und manchmal ist es aber gut, wenn man sich nicht so viele Gedanken macht, sondern eben sich einfach traut, dann wirkt es, ist es oft sehr authentisch, sage ich mal. Und das, glaube ich, ist da ganz gut gelungen, soweit wie ich das einschätzen kann. Dann können wir, denke ich mal, direkt mal über die Rolle im Black Lagoon sprechen. Also die Hauptrolle, also Revi. Ja. Hast du uns ja am Anfang des Interviews schon mal so einen kleinen, Vorgeschmack gegeben, sozusagen, für die, die die Serie noch nicht kennen. War es für dich jetzt schwer, wieder die Charge reinzubekommen? Nein, im Endeffekt nicht. Also natürlich wäre es jetzt leichter, wenn ich sie sehen würde und den O-Ton nochmal sehen würde oder von mir noch einen Pfeil mal hören würde, so wie ich es damals gesprochen habe. Aber ich habe sie doch so verinnerlicht, dass ich das, glaube ich, ziemlich schnell wiederherstellen kann. Und was mir gefallen hat oder warum man mich wahrscheinlich auch ausgewählt hat, ich habe mich lange gefragt, warum bin ich dafür jetzt ausgewählt worden, ist, glaube ich, dass die sehr hart ist, sehr hart so, ist ja auch von der Sprache her hart, Gott ist gerade nicht zu Hause, er macht Urlaub in Las Vegas, aber sie hat eben auch so einen weichen Kern, den sie mit so einem Panzer versteckt, so. Und das ist, glaube ich, und sie hat ja auch eine harte Geschichte, also die geht ja sehr zu Herzen und also eine Biografie, warum sie so geworden ist und so weiter. Und dadurch passt es, glaube ich, sehr gut. Jemand, der so tief sprechen kann wie ich und so auf hart machen kann und so. Man darf ja auch ganz schön auf die Kacke hauen dann, ne? Man darf total auf die Kacke hauen. Und trotzdem ist ja immer also so wie ich es jetzt gehört habe, ist immer noch so ein weicher Unterklang mit in der Stimme. Also was ganz, so was Naives, sagen wir mal so, hat sie ja auch. Ja. Ne? Und das ist ganz schön. Und dadurch finde ich, passt das ganz gut. Also das ist ja auch nicht gerade wenig, ne? Zwei Staffeln plus noch mal so kleine OVAs nennt man das, so 30 Minüter. Also da hat man ja auch schon gut zu tun gehabt und Ja, wir hatten würdest damit. du abschließend sagen, dass die Black Lagoon auf jeden Fall Spaß gemacht hat? Absolut. Ja, das Das hat hört man man. aber auch. Also ist wirklich insgesamt, wie du schon gesagt hast, eine sehr, sehr schöne Synchronisation geworden. Auch die Ja. anderen Sprecher passen wirklich hervorragend. Also das ist eine Ja, sehr runde Sache geworden, würde ich sagen. finde ich auch. Ja, ich kann jetzt Ulrike nur noch mal lobend erwähnen, weil wir ziemlich viel miteinander machen oder gemacht haben. Immer ergibt sich das ja nicht. Und das ist dann so ein Fall, wo man, also wo ich mir jetzt als Sprecher keine Gedanken über meine Wirkung machen muss. Weil das, ich brauche einfach nur spielen und den Rest macht sie. Das ist toll. Ich sage dann immer, ich lasse mich führen, weil ich sonst auch gerne mal alles kontrolliere und nochmal über, also mitdenke und überlege. Aber bei Ulrike sind, weiß ich, die, also da, immer wenn ich selber denke, ah, mal sehen, ob sie das jetzt nimmt, war noch nicht so gut, nimmt sie das eben nicht. Also da sind die überein, hat das war eine sehr gute Zusammenarbeit, um das mal kurz zu sagen. In letzter Zeit bist du ja wieder in Anime zu hören gewesen. Bist du denn gerne im Genre unterwegs oder würdest du eher sagen? Ja, das, also meine Einstellung dazu hat sich sehr stark geändert. Erstmal muss ich sagen, dass ich unglaublich viel Resonanz für die Animes bekommen habe, was ja sonst oft verpuffen die Serien einfach, auch wenn man so große Sachen spricht, ja, jetzt wie Laura Diamond oder weiß ich nicht, Lipstick Jungle oder weiß nicht, also aber bei, da sind die Fans schon sehr treu, das ist toll, weil man das Gefühl hat, dass die Arbeit wirklich wichtig ist, dass sie ankommt bei den Leuten. Und dann hat es ja, das hat Ulrike mir auch erklärt, wir hatten dann auch mal so eine Serie über, da gab es so eine Erdbebenserie in Japan. Tokyo Magnitude, muss genau, das sein. Genau. Und das war unglaublich ergreifend und sehr, sehr aktuell. Und da hat sie mir das auch nochmal alles erklärt, wie die Tradition, also aus welcher Tradition es mit diesen Mangas kam. Und ich habe da jetzt wirklich eine sehr positive Einstellung dafür. Ich bin da sehr, für diese ganz brutalen Sachen nicht, also da stehe ich nicht zur Verfügung, das ist, will ich irgendwie nicht in der Welt verbreitern, aber verbreiten sagt man, glaube ich, aber diese Sache, die wir da gemacht haben mit Revi, ist schon okay. Also das, bis da würde ich schon gehen. Ich wollte schon sagen, ist ja nicht gerade so ganz unbrutal, ne? Ja. Aber ist ja, halt ja. So ein Action-No-Brainer auch im Prinzip irgendwo. Ja, ja. Ist halt irgendwo auch Action. Man macht ja auch Actionfilme, warum nicht, ne? Tut ja keinem weh. Ja, nee, eben. Genau. Ist ja eben auch irgendwo ein Kunstwerk. Ja, so muss man es sehen, als Gesamtkunstwerk. Ne? Erinnerst du dich denn noch an den Anime Code Geass? Dort hast du CC deine Stimme geliehen. Ja, natürlich. Mochtest du die Rolle oder sogar die Serie? Ja, das mochte ich auch sehr. Also da bin ich immer extra in ein Studio nach Frankfurt am Main geflogen. Und erstmal war das ganz toll, die Zusammenarbeit mit den Leuten, weil die das schon, glaube ich, bin irgendwann erst eingestiegen. Ich bin gar nicht von Anfang an mit dabei gewesen. Jedenfalls waren die totale Profis und wussten super gut Bescheid. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und die Rolle lag mir sehr. Ja klar, das war ja so eine einsame Kämpferin. das war toll. Auch so mysteriös so ein bisschen diesmal mehr. Total. Komme ich mal nochmal auf eine Anime-Rolle zu sprechen. Mhm. Und zwar in Fate Zero sprichst du Iris viel. Bist du bei den ganzen Dialogen eigentlich noch dahinter gestiegen, worum es überhaupt in der Story geht? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Ja, wie waren denn überhaupt so die Arbeiten am Titel? Dies habe ich auch in Frankfurt gemacht, aber bei einer anderen Firma. Und da hatte ich eine junge Regisseurin, die seit ihrer Kindheit sich eben für Animes interessiert hat und für dieses Genre. Und das war ganz toll, weil weil sie einfach gut Bescheid wusste und sie hat mich dann durchgeführt. Und ich habe versucht, die Gefühle, die waren ja sehr, war ja sehr gefühlig, die Iris viel, ne? Ja, richtig. Ja. Und das hat sie toll gemacht. Also ich habe das nicht verstanden, aber sie konnte mir jede Frage beantworten. Also. Es ist auch sehr komplex, muss man sagen. Mhm. Also es ist schon, da muss man schon sehr aufpassen und wirklich bei jeder einzelnen Folge dabei sein. Ja. Um da nicht den Überblick zu verlieren einfach. Ja. Also nochmal was ganz Eigenes irgendwo. Also da war ich sehr beeindruckt von dieser jungen Frau und dachte auch so, weil mein Sohn spielt auch viel Computer und ich sage immer, das ist so sinnlos und Zeitverschwendung und so. Aber sie meinte, sie hat ihre Kindheit davor verbracht und irgendwann durch Zufall eben entdeckt, dass man das auch zum Beruf machen kann. Ne? Ja. Ja. Und da, ich habe noch niemanden erlebt, der sich so gut auskennt in dieser Welt. Es gibt noch eine ziemlich geniale Miniserie, wie ich finde. Da sprichst du auch eine Rolle. Die Serie heißt A Young Doctor's Notebook und du sprichst Pelagea. Ja, das stimmt. Oh toll, dass ihr das auch wahrgenommen habt. Denn so, ja, solche Sachen, das ist eben auch eine Fremdfigur für mich, ne? Ja. Also so anders als ich bin und so fremd. Und es ist, war zauberhaft, in diese Welt einzusteigen. Ganz toll. War ja auch irgendwie so eine bittere Rolle dann. Also sehr, sehr bitter. Vor kurzem ist ja auch irgendwo die zweite Staffel erschienen. Ja. ich weiß nicht, die Aufnahmen sind sicherlich auch schon wieder etwas her, aber da hat man dann ja auch erfahren, wie es dann weiterging. Ja. Im Haus dieses jungen Arztes im verschneiten Moskau. Also ich bin ein Riesenfan der Serie geworden. Ja, ist so eine toll, schöne Perle. Einfach. Ja, ja. Oh, finde ich gut. Also ist sehr anspruchsvoll, glaube ich. Sehr schwarzhumorig, ja. Ja, außerdem. Auch Eva Green hast du schon gesprochen. Passt auch sehr gut, finde ich. Nur leider ist keine Stammsprecherin in Sicht. Ständig andere Besetzungen bei dieser doch sehr prägnanten Schauspielerin stören ziemlich. Siehst du das auch so? Also, das ist eine der bedeutungsvollsten Schauspielerinnen, die ich auf der Leinwand gesehen habe, wie ich finde, ganz besonders. Und ich habe jetzt gerade mit ihren Film auch gemacht, aber ich darf den Titel noch nicht nennen. Es gibt ja große Geheimhaltungsvorschriften. Und würde mir wünschen, dass man öfter an mich denkt, wenn es um ihre Stimme geht oder dass wir auch nochmal ein Casting machen. Allerdings muss ich einräumen, ich glaube, Katrin und Juliana und Victoria haben sie gesprochen und das sind auch alles Varianten für Eva Green. Und oft ist es dann so, dass auch der Regisseur, der jetzt eine Vorliebe hat für die und die Sprecherin, sich dann eben für sie entscheidet, weil er einfach dann mit der Schauspielerin oder mit der Sprecherin zusammenarbeiten möchte. Das ist schade. Ich finde, dass Eva Green eine Feststimme verdient hat. Auch in der populären Zombie-Serie The Walking Dead bist du dabei, sprichst Sarah Wayne Kellys. Wie waren die Erfahrungen mit der Rolle und der Serie selbst? Na, das ist für mich so ein Fall von, ich habe das irgendwie gemacht, aber konnte jetzt dort aus meiner Rolle, ich liebe Sarah Wayne Kellys, also da bin ich ganz froh, dass ich die immer wieder sprechen darf, aber ich bin da jetzt nicht so rangekommen. Für mich sind so Zombie-Serien jetzt nicht der Hit, sage ich mal persönlich. Und aber die ist sehr berühmt geworden, ich werde sehr oft darauf angesprochen. Das ist auch so verrückt in dem Beruf, dass man das manchmal gar nicht weiß. Ja. Also der Regisseur hat uns das ganz oft erzählt, wie populär das ist und so weiter und so weiter. Ja. Aber gemerkt habe ich es dann erst immer, ja, als ich Fanpost oder so beantworten musste, dass es eben sehr stark wahrgenommen wurde oder als wir dann auch ein Hörspiel aufgenommen haben und so weiter. In einer weiteren US-Serie, nämlich Ray Donovan, die ich übrigens auch gerne schaue, bist du als Paula Malcolmson zu hören. Wie sieht es denn bei diesem Projekt aus? Also die ist für mich auch ein Highlight, absolut. Habe ich noch nie vorher gehabt, war ich total dankbar, diesen Rollentyp von dieser verbitterten Ehefrau und also die so selber Ansprüche an, also die ist sehr vielschichtig und sehr farbig, liebe ich total, toll. Ja, sie macht ja auch eine Entwicklung durch innerhalb der Serie und wird eben auch getragen dann von eben Ray Donovan, also dem zentralen Charakter. Ja. Und also es, ich denke mal schon, dass das ein ziemlich anstrengende Rolle auch irgendwo ist. Ja, und aber ich konnte mich immer relativ schnell in ihre, sie ist sehr, wie gesagt, sehr, sehr vielschichtig und ich konnte mich immer, also ich konnte das sehr gut nachvollziehen, was sie gespielt hat und fand es auch teilweise, weil sie ist ja jetzt ja nicht so eine Beauty, ne? Nee. Und unglaublich mutig, wie sie sich gezeigt hat und wie sie gespielt hat. Und ich hatte erstmal eine Weile, weil ich auch natürlich sehr viele schöne Frauen und schöne Menschen stets und ständig sehe. Bei States of Affairs haben wir auch immer so Witze gemacht und haben gesagt, ey, wow, wie schön die Agenten alle sind in Amerika. Das gehört irgendwie dazu, augenscheinlich, um Agent zu werden, dass man auch so gut aussieht. Ja. Nein, du weißt es ja, also in diesen Polizeiserien oder so, wie toll die Detectives immer aussehen. Und das ist ja nun gar nicht so. Und trotzdem, und sie ist ja auch kein guter Charakter, den man jetzt sofort lieb gewinnt oder ins Herz schließt, sondern sie ist ja sehr egoistisch und so. Und trotzdem, also die Schauspielerin ist klasse. Ich habe irgendwann, habe ich mich richtig mit der identifiziert und sind mir auch viele, also so Dinge von ihr sind mir absolut hängen geblieben. Es kam dann schon mal vor, dass ich auch weinen musste. Also das, und das ist schon echt selten. Okay. Ich freue mich, die kommt übrigens auch wieder. Da gibt es auch eine neue Staffel und damit beginnen wir im Sommer jetzt. Okay, ja, wollte ich schon sagen. Also bisher ist die Serie auch erfolgreich. Ja. Und da wird sicherlich noch Arbeit geben und auch, denke ich mal, auch in der Handlung. Ja. Vielleicht noch einen oder die ein oder andere Überraschung geben. Das will ich hoffen. Also schaust du privat auch solche Serien dann eher in der Synchro oder im O-Ton? Auf jeden Fall, wenn ich überhaupt was schaue, weil du musst dir ja vorstellen, dass ich quasi, ich sage immer, ich gucke kein Fernsehen, aber ich gucke ja eigentlich 8 Stunden am Tag Fernsehen. Und ja, also wenn, dann gucke ich mir das immer synchronisiert an. Weil ich, also ich kann ganz gut Englisch, ehrlich gesagt, also so, jedenfalls verstehe ich das sehr gut, aber um jetzt die Feinheiten der Sprache mitzubekommen, die Nuancen, das geht nicht. Da ist der Genuss verloren. Also ich gucke mir die immer an und dann höre ich auch, was die Kollegen machen. Und ich finde, gerade in so einen Serien, die sind halt alle auch toll. Ne? Also das ist doch eine Freude, das zu hören. Klar, auf jeden Fall. Gerade wenn man auch abschalten will. Ja, also ich... Fühl dich komplett ohne nachzudenken, sage ich mal. Ja. Oder wenn man eben auch ein Fan vielleicht von den Sprechern ist. Also ich bin ein großer Fan von Synchron, muss ich schon sagen. Ja. Als Beispiel Ray Donovan spricht ja auch zum Beispiel der Jörg Hengstler mit. Wunderbarer Kollege. Und auch viele andere tolle Kollegen, denke ich mal. Ja, das stimmt. Jörg habe ich auch, mit dem hatte ich eine meiner ersten Serien und den möchte ich mal als besonders begabten und besonders, wie sagt man das, freundlichen, lustigen und kollegialen Kollegen möchte ich den mal hervorheben. Ja. Wäre mal klasse, ihn mal irgendwann für ein Interview zu bekommen. Er hat bestimmt viel zu erzählen. Ja, absolut. Also da hast du bestimmt viel zu lachen und das musst du ihn mal anfragen. Macht er vielleicht gern. Also ich könnte mir das vorstellen. Der hat viel zu erzählen. Dann nochmal ein Anime. Ich glaube sogar, dann habe ich fast alle deine Anime-Rollen hier mal angesprochen. Wahnsinn, toll. Und zwar in Bleach sprichst du Rukia. Mhm. Findest du denn diese Art von Rolle? Ja, oh, das ist eine tolle Rolle. Ja, wunderbar. Habe ich geliebt. Ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, aber das... Ja, aber du scheinst Anime immer dann quasi schon fest zuzusagen. Scheint dir anscheinend sehr zugefallen. Wenn es, ja, also wenn es so große Rollen sind und mit so einem großen, wie soll ich sagen, die so einen großen Atem und so eine große Geschichte zu erzählen haben, warum nicht? Das ist doch eine tolle Sache. Wurdest du denn schon mal so anhand deiner Stimme erkannt? Oder kommt das nicht vor? Eigentlich nicht, aber weil ich meine, dass vielleicht mein Besonderheit ist, dass ich mich immer sehr, sehr vertiefe in die Rollen und also auch sehr viel verschiedene Sachen mache. Bei Kerstin Heigl ist es jetzt relativ authentisch, so 1:1 von der Stimme her, aber sonst bin ich jetzt nicht so ein, wie soll man das sagen, so wie David Nathan oder Thorsten Michaelis, also der jetzt direkt, den man jetzt an der Stimme erkennt oder so. Ja. Ja. Und aber wenn ich jetzt sage, ich spreche das und das oder wenn ich angesprochen werde, was ich tue, und dann sind die Leute immer total happy. Oh, sie spricht die Abby in NCIS oder sie ist die Izzy. Oder manchmal höre ich das auch, wenn ich für andere Sachen arbeite, dass dann die Leute sagen aus der Werbung oder so, mach das mal so wie Kerstin Heigl. Das wollen wir als Typ haben, als Stimme haben oder so. Ja. Eher so rum. Oder dann, wenn man mich eine Weile spricht, jetzt spricht sie wie Kerstin Heigl oder jetzt spricht sie so. Also das wird dann... Das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Synchronsprecher oft in Werbung so klingen müssen wie berühmte Schauspieler, die sie sprechen. Ja, das macht man dann halt, also wahrscheinlich so, wie wenn Til Schweiger oder so jetzt im berühmten Trickfilm mitspielt oder Otto und so mitspricht. Einfach auch um die Leute, weil sie ja diese Stimme kennen und lieben aus dem Fernsehen. Und wenn die Stimme dann eben zu ihnen sagt, sie kauft die Margarine oder das und das Wasser oder Actimel oder keine Ahnung, was auch immer, wir wollen ja nicht so viel verraten, dann haben die Leute halt Vertrauen dazu. Gab es denn auch schon mal so eine Rolle, wo du dich wirklich fehlbesetzt gefühlt hast oder kommt das eher selten vor? Nee, das kommt schon vor, natürlich. Das Schöne ist ja beim Synchron, dass man so viele verschiedene Rollen in relativ kurzer Zeit sprechen kann. Das liebe ich auch sehr. Am Theater ist man halt über 6 Wochen mit einer Rolle beschäftigt und dann kriegt man die nächste Chance im besten Falle. Und da passiert es schon öfter, dass man sich mal quälen muss, aber man hat auch mehr Zeit. Aber beim Synchron, das passiert schon auch mal. Ich habe selber noch nie gehört, dass ich umgesetzt wurde. Aber manchmal denke ich auch, das hat jetzt nicht gut gepasst oder so. Ich musste mich da sehr raufquälen. Passiert schon, na klar. Inwiefern hilft dir denn die Erfahrung, die du beim Theater gemacht hast, dann auch beim Synchron? Also ich Ich muss sagen, das Theater so mit das Schwierigste ist, finde ich, in dem, also wenn man jetzt vom Schauspiel kommt, wenn man Theater, Film, Synchron, und da, man kann daraus absolut schöpfen. Also wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ich will dich jetzt nicht quälen, aber machst du mir noch eine Aufnahme oder so, dann sage ich immer, du, das ist noch lange kein Quälen. Ich bin 50 Mal durch eine Tür gelaufen und musste immer guten Tag sagen und immer war es noch nicht natürlich genug oder so als Anfängerin oder noch nicht gut genug. Man lernt da klare Vorgänge zu spielen, klar zu denken und einfach ein Handwerk, was man unglaublich gut für Synchronen benutzen kann. Glaube ich. Und vom Film, da schöpfe ich auch draus, weil ich immer denke, ah ja, es ist immer noch Film. Ich mache oft zu viel oder denke, ich müsste jetzt noch mehr spielen oder so. Und oft ist es so, dass man einfach wie die Filmschauspieler groß denken, klein spielen ist das Zauberwort. Das ist, glaube ich, auch echt eine Schwierigkeit. Dass man da natürlich bleibt, direkt vorm Mikrofon so, ne? Dass man natürlich bleibt und trotzdem die Vorgänge spielt, also trotzdem also sich in die Fremdfigur reinversetzt, ne? Und man muss was spielen, aber nicht zu sehr. Also das würde total abstoßend sein. Gerade so die starken Gefühle wie Lachen oder Weinen oder Kämpfen, bestimmt dann nochmal eine Ja, also Herausforderung. ich glaube, das dauert auch eine Weile, bis man natürlich lachen kann. Ja, also ich konnte das am Anfang gar nicht, noch an der Schauspielschule. Das war Ja. eine Quälerei, da gibt es ja auch Techniken, also den Atem praktisch immer ausstoßen und so. Und später, jetzt, ich weiß nicht, das ist dann, irgendwann ist es Handwerk, jetzt ist es ganz leicht. Also es ist eins der Dinge, wo ich immer denke, oh wow, jetzt kann ich Eindruck machen. Ich kann lachen. Und dann, dass alle mitlachen müssen sogar oder so. Ja. Also so ein Glucksalachen und so verschiedene Sachen, ja. Das ist jetzt kein Problem mehr. Und heulen kann ich sowieso. Aber heulen können wir, glaube ich, fast alle gut. Ja. Wie läuft denn dann so ein Tag ab, sagen wir mal, wenn du so einen Tag im Synchron hast? Es gibt ja nie einen Plan A, also es ist ja wahrscheinlich immer sehr viel Abwechslung drin. Aber sagen wir mal, du hast so 8 Stunden am Tag Ray Donovan. Kommt das vor als Beispiel? Dass man, oder kommt immer, sagen wir mal, jetzt eine Folge Ray, dann eine Ja, Folge eher so. Grey's Anatomy oder so, dass sich das immer Also vermischt? es kommt ein bisschen darauf an, wenn man jetzt gar keine Zeit hat, dann muss man auch mal 8 Stunden Ray Donovan hintereinander machen. Aber ich sage immer, also ich mache 4 Stunden von einer Serie und dann wechsle ich das Studio. Oder wenn die sehr, sehr anspruchsvoll ist, dann mache ich nur 4 Stunden davon und mache dann nur noch Werbung oder so hinterher. Also das, aber manchmal es geht's nicht anders, bevor vorm Urlaub oder wenn man halt viel zu tun hat gerade und dann muss man das alles auf einen Tag quetschen. Ich finde, dass die Spannung dann so ein bisschen verloren geht. Also mein Traum ist immer nur 4 Stunden davon zu machen. Aber es gibt auch total volle Tage manchmal, dass man von 9 bis 24 Uhr oder so unterwegs ist. Gibt's auch. Aber du scheinst dich dann auch wirklich mit der Rolle zu identifizieren. Du hast ja auch gesagt, du musst auch teilweise so ein bisschen weinen. Also nicht nur gespielt, sondern wirklich. Also scheinst du dich da schon wirklich, also Rollen mit nach Hause zu nehmen, so ein bisschen. Naja, das ist jetzt schon anders als beim Theater, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Kinofilm hintereinander mache, 4, 5 Tage, dann merke ich, wenn ich aus dem Auto steige, dann denke ich zum Beispiel daran, wie Kathryn Heigl aus dem Auto gestiegen ist. Oder weiß nicht, also dann merke ich schon, früher war das noch viel stärker, dass die Rollen dann sich so Platz machen in mir, dass ich dann auf einmal spreche wie die oder weiß ich nicht, also dass die dann in mir. Ja, doch einen bestimmten Teil von meiner Persönlichkeit auf einmal sozusagen stärker berühren und dann, ja, dann nehmen sie mich ein. Aber das ist im Synchron jetzt nicht so stark wie bei einer Filmrolle oder beim Theater, es ist noch anders. Also da bin ich ständig mit den Texten im Kopf durch die Gegend gerannt. Sage ich mal so, ja. Ja, das ist ja auch dann wahrscheinlich, da muss man auch alles auf einmal dann abspulen und im Synchron sicherlich dann mit dem Dialogbuch dann etwas entspannter. Ja, das stimmt. Man stelle sich vor, du müsstest die Texte alle auswendig lernen Ja, vorher. furchtbar. Würdest du dir denn wünschen, dass man als Sprecherin vielleicht mal mehr Aufmerksamkeit bekommt? Also, wenn wir mal bei Ray Donovan bleiben, da ist es so, dass vor jeder Folge immer gezeigt wird, wer hat wen gesprochen und wer ist für die Regie und das Buch Toll. zuständig. Ja? Kommt aber auch nicht immer vor. Oder sagen wir es mal anders, fast nie. Kann ich jetzt, ich finde, dass wir sehr viel Aufmerksamkeit haben dafür, dass wir in der Post-Production sind. Also Ja. haben Sprecher jetzt schon, finde ich, viel Aufmerksamkeit. Aber natürlich ist es schön, also das finde ich nicht verkehrt, dass da steht, wer das gemacht hat. Ne? Also Ja. Finde ich auch sehr Also, gut. das finde ich schon gut. Das ist, glaube ich, nur beim ZDF so oder so. Dann wäre ich auch extrem oft angesprochen auf einmal. Da habe ich ja die Brücke gemacht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Und da auch so eine autistische, quasi fast autistische Kommissarin gesprochen. Und da haben mich dann Ärzte und, weiß ich nicht, Rechtsanwalt und bla bla Leute eben, mit denen ich zu tun hatte, angesprochen und haben, also, und das ist natürlich schön, nicht jetzt wegen der Eitelkeit, ich bin ja nur die Stimme, aber es ist gut, dass man weiß, dass denen es gefallen hat. Also, dass es Ja. angekommen ist. Das ist schön. Was machst du denn neben deinem Beruf am liebsten? Also, ich habe ja zwei Kinder und ein Haus und ich bin so eine richtige Landratte, weil mein Beruf ist ja schon sehr schick und ich bin oft auch zu Galas eingeladen oder mit wichtigen Leuten zusammen, mit schicken Leuten aus der Medienbranche und so. Und da habe ich das ganz gerne bei mir auf dem Land, im Garten zu wirtschaften und mich um meine Kinder und um meine Freunde zu kümmern. Ja, das ist ja auch ein schöner Ausgleich dann, ne? Absolut, ja. Also ungeschminkt sozusagen in der Natur. Ich, ja, ich liebe das Wasser. Also ich bin sehr gerne am Wasser. Ich schwimme gerne im Sommer oder paddle gerne. Ja, das ist so meins. Ich treibe überhaupt sehr gerne Sport, um das mal zu sagen. Und ich singe sehr gerne und ja, nehme jetzt seit 5 Jahren, als meine Kinder dann angefangen haben, Klavier zu spielen, habe ich auch wieder angefangen, Klavier zu spielen. Und das ist so mein Ausgleich. Musik, Natur, würde ich sagen. Also sehr kreativ und dann als Ausgleich auch den Sport. Ja, immer ist es vielleicht nicht kreativ. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde mich eigentlich eher langweilig. Ich lebe eher. Echt? Schauspielerei, Gesang, Synchron. Ja, aber ich lebe, glaube ich, das in meinen Rollen aus und habe das auch oft bei Kollegen auch beobachtet. Diesen Schauspielertyp gibt es auch und bin so in meinem Leben eher bürgerlich konservativ und ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Ja. Was sind denn für dich so im Leben die wichtigsten Ziele? Ich würde mir mal wünschen, nach dieser Zeit, der unermüdlichen Arbeit eigentlich, seit ich auf der Schauspielschule war, mit kaum Ferien und so, würde ich mir noch so wünschen, dass ich so eine bessere, ich glaube, heute nennt man das Work-Life-Balance, erreichen würde. Also ein bisschen besseren Rhythmus im Leben. Oft ist es so, dass man sich das und das vornimmt, den und den Urlaub zu machen oder die und die Party und dann kommt doch eine wichtige Rolle dazwischen, da muss man wegfliegen. Und das machen, da würde ich mir manchmal wünschen, ich könnte mich besser entscheiden und das ein bisschen ruhiger angehen. So eine Planungen zu machen. Und natürlich wünsche ich mir, dass es mir gut gelingt, zwei glückliche Menschen zu erziehen, die dazu beitragen, dass ja das Leben in unserer Gesellschaft und so auf der Welt besser wird. Und ja, die mehr im Kopf haben, vielleicht als Geld und Erfolg und so, sondern ja, so, das wäre mir wichtig. Ich finde, das ist gar nicht so leicht, Ja. sich heutzutage in der Welt zu orientieren. Für junge Leute. Es gibt sehr, sehr viele Angebote und scheinbar tausend Möglichkeiten. Ja. Aber manchmal gibt es auch so eine Weltuntergangsstimmung schon und so. Und das ist, ich sage dann immer oder versuche denen zu vermitteln, dass man eben global denken soll. Also schon sich informieren soll über alles, aber lokal handeln. Also dann eben vor Ort helfen und nicht dann verzweifeln soll an der Schlechtigkeit der Welt zum Beispiel. Und versuche ihnen zu vermitteln, dass man eine Ausbildung machen muss und so, aber das durchaus, es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber dass es wichtig ist, also die Liebe ist sehr wichtig und auch die Familie, und Freunde, dass man sich darauf, das ist noch weitaus wichtiger als erfolgreich zu sein, weil meine Kinder dann manchmal sagen, ich weiß nicht, ob wir das mal jemals schaffen, so erfolgreich zu sein wie du oder so. Und dann sage ich, das ist eigentlich nicht wichtig. Ihr müsst glücklich sein und eure Arbeit muss Sinn machen. Also, und ich wünsche euch nur für euch, dass ihr das findet, was ich für mich gefunden habe. Ich war auch als Schauspielerin glücklich, ich war auch beim Film glücklich, aber am allerglücklichsten bin ich als Synchronschauspielerin, das muss ich mal sagen. Das ist schön zu hören. Könntest du dir denn dann vorstellen, einen komplett anderen Beruf auszuüben? Absolut nicht. Gar nicht mehr. Nee. Jetzt sag ich mal am Bürotisch sitzen oder so. Also das könnte ich schon mal gar nicht. Habe ja nach dem Abitur, bevor ich dann Schauspiel studieren durfte, auch von meiner Elternseite aus, habe ich in der Gastronomie gelernt. Das ist ja auch so ein dienender Beruf, sage ich mal. Ja. Und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Aber ich kann mir, das ist für mich perfekt. Also man kann spielen und dennoch ist es so ganz klar, also synchron, da gibt es ja eine Zeiteinheit, in der man seine Arbeit auch schaffen muss. Man kann sich nicht so vertüteln wie beim Theater, wo dann ewig geredet wird und so. Und oder beim Film, das hat mich auch manchmal irritiert, man hat super tolle Szenen gefühlt hingelegt und die wurden dann rausgeschnitten oder eine andere Einstellung genommen. Also das ist, für mich ist es, also es, ich möchte das bis an mein Lebensende tun. Es ist sehr vielschichtig und ich lerne immer dazu. Ich kann so viel erfahren über die Welt aufbereitet in so einer Kunstform meistens. Manchmal ist es auch keine Kunst, sondern eher irgendein handwerklicher Film oder auch nicht so gut, aber das befriedigt meine Neugierde, weißt du, ich mache ja auch Dokus und so für Arte und dann denke ich immer, mein Gott, das ist toll, dass ich, was ich heute über Wasser erfahren durfte oder über Aluminium oder über Tüftler, die, weiß nicht. Kann man eine Menge mitnehmen. Kann man eine Menge mitnehmen. Das ist, also ich empfinde das als großes Privileg, das machen zu können. Und ich glaube, diese Freude, das ist vielleicht so ein Geheimnis von meinem, ich Anführungsstrichelchen, Gänsefüßchen, der kann morgen vorbei sein, Erfolg, weil mich das wirklich, mir macht es Spaß. Also ich bin keiner, der zu mault und sagt, oh, jetzt muss ich in einer Dunkelkammer stehen, ich könnte mich jetzt auf der Bühne sehen oder ich würde lieber in Hollywood sein oder so. Sondern ich denke manchmal, ich finde es toll, dass ich das jetzt synchronisieren darf, aber ich möchte es nicht wirklich selbst gespielt haben. Gibt es denn dann Ratschläge, die du jemandem auf dem Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also ich finde diesen Weg über Schauspielerei oder Musik sehr gut. Also wenn man wirklich einen Grundberuf in der Richtung gelernt hat, ein richtiges Handwerk, dann kann man, glaube ich, mehr beitragen an dem Beruf. Sonst wird man vielleicht eher so ein Spielball. Es gibt ja auch die Sprecherkinder. Und das muss ich wirklich sagen, die haben es halt von Kindheit an gemacht. Das ist auch eine absolute Ausbildung, spezialisiert auf diese Synchron. Aber ich, und die kennen halt alle Tricks und Tipps und mit ihren Stimmen umzugehen und so. Das sind wirklich gute Leute. Also ich habe sie sehr schätzen gelernt, Genies geradezu. Aber für mich ist einzig der Weg, das wirklich übers Schauspiel zu gehen. Mich hätte das total verunsichert. Sonst so konnte ich immer noch sagen, ist doch nur synchron. Das muss ich doch können. Ist ja nur nachspielen. Ich muss nichts kreativ erfinden oder so, ja. Also das würde ich sagen, dass man seine Stimme gut ausbildet und Freude an der Arbeit hat und auch eine absolute Demut gegenüber dem Original. Ja. Also wenn ich das, dass man so versucht, so weit wie möglich, das so zu sprechen wie derjenige und nicht sich in seine Stimme verliebt oder in bestimmte Sachen und dass man auch mal sich gern quält. Wenn es, manchmal weiß ich, es wird nicht besser, dann müssen wir einen Tick zurückstellen oder so. Ja. Aber ich würde immer fürs, um jetzt dem Original zu dienen, erstmal alles geben. Das ist für mich so eine Art Berufsethos, sage ich mal. Das hört man gerne. Und das hört man auch. Danke. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Na, ich wünsche mir, also wir leben von unseren Fans und für unsere Fans. Und ich wünsche mir, dass die so begeistert uns treu bleiben, den Synchronsprechern. Das wünsche ich mir. Also ich werde mein Bestes geben, um dazu beizutragen. Ich bin immer wieder begeistert, weil teilweise, wenn ich was lese oder Briefe bekomme, dann bin ich begeistert, wie sehr sich die Menschen damit beschäftigen und wie sehr man hört, ob etwas gelungen ist oder etwas nicht gelungen ist. Also nimmst du auch viel Feedback auf? Ja, natürlich, für die mache ich es ja. Also früher am Theater, das war natürlich toll. Ich hatte ja dir erzählt, wir mussten das Interview mehrmals verschieben, weil ich wieder eine Theaterproduktion gemacht habe. Da weiß man unmittelbar, ob es gut war. Da kommen die Leute nach der Vorstellung zu dir und sagen, ich habe das nicht verstanden, deine Rolle, oder du sprichst so leise, oder das fand ich ganz toll oder so. Aber so ist es für uns ja ganz wichtig, damit wir überhaupt wissen, ob das ankommt. Finde ich ganz sehr wichtigen Bestandteil unseres Berufes. Das ist ja unser Publikum, nicht wahr? Und damit wären wir auch schon am Ende angelangt, Antje. Ja. Ich hoffe, die Fragen waren auch für dich ein bisschen interessant und total. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Man denkt ja nicht oft über diese Dinge nach. Ja. Ich denke nur oft, also, dass ich glücklich bin mit dem Beruf, aber ich, da ist es ganz schön, also mal so eine Bilanz zu ziehen. Vielen Dank für das Interesse. Ja, wie gesagt, danke auch. Und auch an euch da draußen. Bewertet wieder das Video fleißig, wenn es euch gefallen hat, und kommentiert auch fleißig, was euch am Synchron interessiert, was ich vielleicht für Fragen noch stellen kann an die nächsten Sprecher oder Sprecherinnen. Und ja, ich denke mal, da seid ihr auch wieder alle fleißig. Okay, Und damit können wir dann auch uns für diese Ausgabe verabschieden. Auf Wiedersehen. Tschüss.